Erster Hörer jetzt, Jakob, mein Diener. Höre, Israel, den ich ausgewählt habe. Zweiter, so spricht der Herr, der dich gemacht hat. Er hat dich im Mutterleib geformt und dir geholfen. Sei stark, mein Diener Jakob. Sei stark, Jeschurun, den ich ausgewählt habe. Dritter, ich werde Wasser auf durstiges Land gießen. Ich werde Bäche auf trockenes Land fließen lassen. Ich werde meinen Geist auf deine Kinder geben. Ich werde meinen Segen auf deine Nachkommen geben. Vierter, sie werden wachsen wie Gras am Wasser. Sie werden wie Weiden an Bächen sein. Fünfter, einer wird sagen, ich gehöre dem Herrn. Ein anderer wird Jakobs Namen ehren. Jemand wird seine Hand mit dem Herrn gehörig kennzeichnen. Er wird den Namen Israel tragen. Sechster, so spricht der Herr, Israels König. Er ist auch sein Retter, der Herr der Heere. Ich bin der Erste und der Letzte. Es gibt keinen anderen Gott außer mir. Siebter, wer ist wie ich? Er soll kommen und es sagen. Wer hat euch früher die Zukunft gesagt? Wer hat euch gesagt, was kommen wird? Achter, habt keine Angst und seid nicht unsicher. Habe ich es euch nicht schon lange gesagt? Ja, ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Nein, es gibt keinen anderen Schutz. Ich kenne keinen. Neunter, alle, die Götzenbilder machen, sind wertlos. Ihre Götter helfen nicht. Die Zeugen der Götter sehen nichts. Sie wissen nichts und werden sich schämen. Zehnter, wer hat einen Gott gemacht? Wer hat ein Götzenbild gegossen? Es ist zu nichts Nütze. Elfter, alle, die Götzenbilder machen, werden sich schämen. Die Künstler sind nur Menschen. Sie sollen sich versammeln und hinstellen. Sie werden zittern und sich alle schämen. Zwölfter, der Schmied schärft ein Werkzeug. Er arbeitet mit Kohle und Hämmern. Er macht es mit seinem starken Arm. Er wird hungrig und schwach. Er trinkt kein Wasser und wird müde. Dreizehnter, der Holzschnitzer spannt eine Schnur. Er zeichnet mit einem Stift. Er bearbeitet es mit Messern und einem Zirkel. Er macht es wie einen Mann. Es soll in einem Haus wohnen. Vierzehnter, er fällt Zedernbäume. Er nimmt Eichen und lässt sie wachsen. Er pflanzt eine Lärche. Der Regen macht sie groß. Fünfzehnter, das Holz dient den Menschen als Feuer. Er nimmt etwas davon und wärmt sich. Er macht Feuer und backt Brot. Er macht auch einen Gott daraus. Er kniet vor ihm nieder. Sechzehnter, die eine Hälfte hat er verbrannt. Über der anderen Hälfte brät er Fleisch. Er isst und wird satt. Er wärmt sich und sagt, mir ist warm. Ich spüre das Feuer. Siebzehnter, aus dem Rest macht er einen Gott. Er kniet davor und betet. Er sagt, rette mich, denn du bist mein Gott. Achtzehnter, sie verstehen es nicht und sehen es nicht. Ihre Augen sind zu, damit sie nicht sehen. Ihr Verstand ist zu, damit sie nicht verstehen. Neunzehnter, niemand denkt darüber nach. Niemand hat Einsicht oder Verstand. Er sagt sich nicht, ich habe die eine Hälfte verbrannt. Ich habe Brot gebacken und Fleisch gebraten. Soll ich den Rest zu einem Götzenbild machen? Soll ich vor einem Holzstück knien? Zwanzigster, wer Asche sucht, dessen Herz ist betrogen. Er rettet sein Leben nicht. Er fragt sich nicht, halte ich mich nicht an eine Lüge? 21. Denke daran, Jakob, und du, Israel. Du bist mein Diener. Ich habe dich gemacht. Als Diener gehörst du mir. Israel, vergiss mich nicht. 22. Ich nehme deine Fehler weg wie eine Wolke. Ich nehme deine Sünden weg wie Nebel. Komm zurück zu mir. Ich habe dich gerettet. 23. Freue dich, Himmel, denn der Herr hat es getan. Jubelt, ihr tiefsten Orte der Erde. Ruft laut, ihr Berge und Wälder. Alle Bäume sollen jubeln. Der Herr hat Jakob gerettet. Er zeigt seine Größe in Israel. 24. So spricht der Herr, dein Retter. Er hat dich im Mutterleib gemacht. Ich, der Herr, mache alles. Ich habe den Himmel allein ausgebreitet. Ich habe die Erde ausgebreitet. Wer war bei mir? 25. Er macht die Zeichen der Schwätzer zunichte. Er macht Wahrsager zu Narren. Er lässt weise Menschen zurückweichen. Er zeigt, dass ihr Wissen dumm ist. 26. Er erfüllt die Worte seiner Diener. Er lässt geschehen, was seine Boten sagen. Er spricht über Jerusalem, es soll wieder bewohnt werden. Er spricht über Judas Städte, sie sollen wieder aufgebaut werden. Ich werde ihre Ruinen aufrichten. 27. Er sagt zum Wasser, trockne aus. Ich werde deine Flüsse trockenlegen. 28. Er sagt über Kyros, er ist mein Hirte. Er wird alle meine Pläne ausführen. Er sagt über Jerusalem, es soll aufgebaut werden. Er sagt über den Tempel, er soll neu gebaut werden.